Derzeit eskalieren die USA die feindseligen Handlungen gegen die DEVJK. Am 6. August stationierten sie auf der Luftwaffenbasis Anderson auf der Insel Guam den berüchtigten atomaren strategischen Bomber P-1B. Die USA machten es bekannt, dass dieser Bomber für die Vorbereitung auf den Notfall auf der koreanischen Halbinsel bestimmt sei. Die Stationierung des atomaren strategischen Bombers P-1B auf der Insel Guam zeigt eindeutig, dass die USA wie besessen durch den gesamten Einsatz der atomaren Kriegsrüstungen die DEVJK militärisch zu erobern versuchen.